Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Elfte Folge. Franz Liszt und sein Erbe. Hubert Stubner, Mephistowalzer oder Der Tanz der Klaviere. Es gibt keinen unsteteren Klavierstil als jenen der ungarischen Rhapsodien von Liszt, keine größere pianistische Raserei und keinen gewaltigeren Aufmarsch von Noten als jene der Rhapsodien, in denen ungezügelte Horden von Noten wie Pferde in der Pusta in furchtbaren Bewegungen und Gegenbewegungen auseinanderrasen und wieder zusammenlaufen. Am 19. Februar 1942 hat Horowitz bei einem Recital in Pittsburgh zum ersten Mal eine der 19 ungarischen Rhapsodien von Liszt gespielt, die sechste in Des-Dur. Am 16. und 19. Mai 1947 hat er sie aufgenommen und, um in der Metaphorik zu bleiben, die ganze Pferdeherde selbst in der rasenden Stampede des Friskerteils im Zügel gehalten. Der geschmeidige und schmachtende Gestus der lyrischen Episoden mit ihren schweifenden Läufen und Verzierungen, die Klangballungen, die schwer fallenden Zimbalklänge der Linken und die kinetischen Schübe der frenetischen Oktavenstretta, deren blitzartige Impulse allein aus den Handgelenken kommen, all das ist ein Sturmlauf auf den Gipfel dämonischer Darstellungsvirtuosität. Erwähnt sei, dass die Aufnahme in der Zeit vor dem Bandschnitt entstand. Kosmetische Korrekturen waren damals noch nicht möglich. Thank you. Franz Liszt, Ungarische Rhapsodie Nummer 6, Des-Dur. Horowitz spielte sie nicht schneller als beispielsweise György Csifra oder Ivan Davis, der eine Horowitz-Kopie versuchte, aber deutlicher in der Artikulation, mit mehr Raffinement bei den Rubato-Rückungen in den verzierten Passagen. Oder, wie Liszt sagt, bei der Posamentier-Arbeit. Der Künstler als der romantische Held ist eine Idee, die auf Liszt zurückgeht. Horowitz hat die Rolle übernommen und, um noch einmal den Pianisten Samuel Lipman zu zitieren, die letzte dämonische Klavierkarriere gemacht. Nachdem Liszt, eben 21 Jahre alt, den italienischen Geiger Niccolo Paganini erlebt hatte, schrieb er an einen Freund: »Seit 14 Tagen arbeiten mein Geist und meine Finger wie Verdammte. Homer, die Bibel, Plato, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber sind alle um mich herum. Ich studiere sie, ich verschlinge sie mit Feuereifer. Im Übrigen übe ich 4-5 Stunden täglich. Triolen, Sechsten, Oktaven, Tremolos, Tonwiederholungen, Kadenzen und so weiter. Ach, wenn ich nicht verrückt werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden. Ja, einen Künstler, wie er heute sein muss. Auch ich bin ein Maler, rief Michelangelo, als er zum ersten Mal ein Meisterwerk sah. Dein Freund, wie klein und armselig er auch sein mag, ruft unaufhörlich die Worte des großen Mannes seit dem letzten Auftreten Paganinis. Welch ein Mann, welch eine Geige, welch ein Künstler. O Gott, was für Qualen, für Elend, für Marter in diesen vier Seiten. Zur Erinnerung an Da Capo, die Etüde in S-Dur aus den Paganini-Studien. Liszt hat die 1838 komponierten Bravourstudien Frau Clara Schumann, geborene Wieck, gewidmet. In dieser Etüde sind die Passagen der Violine auf die beiden Hände verteilt. Die Ausführung der Läufe, semi-staccato gespielt und mit raschester Portamento-Verbindung von Ton zu Ton, zeugt von phänomenaler Geschmeidigkeit. Arthur Rubinstein war, wie berichtet, fassungslos verstaunen, als er das federnd sprungsichere Oktavenspiel und die Passagenbeschleunigungen hörte. Thank you. Kurz bevor Horowitz 1986 nach 6 Jahrzehnten der Abwesenheit in sein Geburtsland zurückkehrte, um am 20. und am 27. April Konzerte in Moskau und Leningrad zu geben, bezeichnete er Liszt in einem Gespräch mit David Dubal als Modell und Ideal. Liszt war der Größte. Wir Pianisten, wir verdanken ihm alles. Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts war Liszt so berühmt, dass er die Bühne nicht länger mit einem anderen Künstler teilen musste. Voller Stolz und Emphase konnte er sagen: Le concert, c'est moi. Doch war der Triumphzug auch seiner Karriere ein Passionsweg. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn schrieb er voller Schmerz und Verzweiflung an die Gräfin Marie Daguet, sein Leben sei nur eine beständige Erregung, ohne Zweck und ohne Befriedigung. Auf Liszt geht das Wort Recital zurück und durch ihn wurde der pianistische Soloabend zu einer Institution des Musiklebens. Als Horowitz während der 20er Jahre in Paris, in London, in New York debütierte, wurde er des Öfteren mit Liszt in eine Rangordnung gebracht. Nur wer von denen, die Horowitz um 1930 hörten, hätte Liszt, der seine virtuosen Karriere im September 1847 beendet hatte, hören können? Es war die Wirkung seiner Konzerte, welche die Berichte über die kollektiven Ekstasen bestätigte, die Liszt ausgelöst hatte. Was die Frage nach den Ursachen dieser Wirkung aufwirft. Wenn er die Noten eines komponierenden Virtuosen lese, so hat Horowitz gesagt, erkenne er sogleich, wie dieser gespielt habe. Er meinte damit nicht die quasi mechanistische Seite der Ausführung, sondern den Stil. Stil im Sinne einer symbiotischen Beziehung von Musik und Technik. Es gelte, so sagte Horowitz, in der Musik all das zu finden, was die Finger zu tun haben. Jeder Komponist hat eine unterschiedliche Technik. Die Musik der frühen Klassiker wurde nicht für einen Konzertflügel geschrieben, sondern für ein Klavier mit einer leichteren Aktion. Deshalb war die Technik, die Beweglichkeit der Finger von besonderer Bedeutung. Die kontrapunktischen Elemente mit den so wichtigen Innenstimmen erforderten sensitive, aktive Finger. Da ist immer eine intime Verbindung zwischen dem Gehirn und den Fingerkuppen. Auf die polyphone Periode folgte die Zeit der Verdopplung der Stimmen, eine Expansion des gesamten Klavierstils. Das geschah in der Ära Beethovens. Chopin war der erste Komponist, der für das Klavier als Klavier komponierte. Seine Absicht lag darin, dem Klavier eine Vielfalt charakteristischer Klänge zu entlocken und mit ihnen seine Ideen auszudrücken. Liszt ging einen Schritt weiter. Er ist einer der ersten großen Erkunder des Klangs. Durch seine europäische Karriere wurde er zu einem Durchkreuzungsphänomen, den verschiedenartigsten und gegensätzlichsten Einflüssen sich hingebend oder aussetzend. Der Musik Chopins, dem Bel Canto mit seinen ornamentalen Elementen, dem Pathos Richard Wagners, der sogenannten Zigeunermusik und den Komponisten, die er transkribierte. Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Bellini, Donizetti, Berlioz, Verdi und Wagner. Mit den Transkriptionen der Schubert-Lieder und Walzer habe Liszt, wie Busoni in seinem Kommentar zur Ausgabe von Liszts Klavierwerk schreibt, das Publikum gewonnen. Mit seinen virtuosen Kompositionen, den Bravourstudien, den großen Konzertetüden, den Opernparaphrasen und den ungarischen Rhapsodien betörte er die Gesellschaft der großen Salons. In den späteren Werken ging Liszt insofern einen Schritt weiter, als er die in den Paganini-Studien und in den transzendentalen Etüden entwickelte Virtuosität als Mittel zur formalen Integration klanglichen und experimentellen Materials nutzte. Der Dirigent und Schönberg-Schüler René Leibowitz merkte in seinem Buch »Die Entwicklung der Musik« an, dass viele der radikalsten Errungenschaften der neuen Musik auf den Blättern von Franz Liszt auf die Welt gekommen sind. Dazu gehört, dass der Klang nicht allein als Moment der Farbe eingesetzt wird, sondern als Baufaktor. Es ist zum einen in den Etüden oder in den Charakterstücken wie dem Gnomenreigen und dem Waldesrauschen der virtuose Klang, zum anderen der große, der enorme, der fantastische, der lugubre Klang wie in den Funerei. Horowitz hat die Trauermusik zwischen 1942 und 1950 oft gespielt und am 29. Dezember 1950 zum zweiten Mal aufgenommen. Mit feinsten farblichen Valeurs, subtilen Rubati in den lamentosen Belcanto-Phrasen und gewaltigen orchestral-sonoren Oktaven der linken Hand. Thank you. Franz Liszt, Funerei aus den Harmonie poétique et religieuse. In der zweiten Phase seiner Laufbahn zwischen 1939 und 1953 hat Horowitz 15 Werke von Liszt gespielt. Die Dante-Sonate, Au bord d'une source, das zweite Klavierkonzert in A-Dur, die Mazeppa-Etüde, die Feu-Follet-Etüde, die Funerei, die zweite und die sechste ungarische Rhapsodie, die Legende Nummer 2, den Mephisto-Walzer, Orage, die Paganini-Etüden, die Polonaise in E-Dur, die Sonate in H-Moll, die Petrarca-Sonette Nummer 104 und 123 und die Valse Oubliée Nummer 1. Dass Horowitz nur wenig mehr als die Hälfte seines Liszt-Repertoires aufgenommen hat, ist eigentlich überraschend. Bei Schumann sind es über 80%, bei Chopin fast 80% des Repertoires. In einer von Liszt begründeten Tradition steht er, wie Leopold Godowsky, Moritz Rosenthal, Sergei Rachmaninow und Ignaz Friedmann durch seine Transkriptionen. Ein großer Teil von Liszts Klavierwerk besteht aus Transkriptionen. Diese galten in der Ära der neuen Sachlichkeit von Dirigenten wie Toscanini ebenso vertreten wie von einer neuen Generation von Kritikern als Relikte des Romantizismus, wenn nicht gar als Verletzung sakrosankter Werke. Durch seine Bearbeitungen trat Horowitz in den 40er Jahren ins Licht des Ruhms und zugleich geriet er durch sie ins Zwielicht der Ruhmsucht. Es waren die Variationen von Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Hochzeitsmarsch und Georges Bizets Carmen, die Bearbeitungen der zweiten und der 15. ungarischen Rhapsodie von Liszt und von Liszts Version des Danse Macabre von Camille Saint-Saëns, von Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, die klavieristischen Nachbesserungen in Balakirevs Islamé und in Liszts 6. und 13. ungarischer Rhapsodie, endlich die Transkription von Philipp Sousas »The Stars and Stripes Forever«. Die Zeloten der musikalischen Moral bezeichneten Horowitz als Gaukler, als Stuntman des Klaviers. Er war sich der Gefährdung wohl bewusst, zugleich aber fühlte er den Zwang, seinen Titel als Greatest Pianist Dead or Alive allabendlich zu verteidigen, bis er in den Abgrund stürzte, in den er so oft und so lange geblickt hatte. Um ein Erinnerungsmotiv aufzunehmen, in den 40er Jahren, so hatte Horowitz rückblickend gesagt, veränderte sich mein Repertoire sehr rasch in Richtung zur modernen Musik und zu Transkriptionen. Ob die Werke, die er damals spielte, Sonaten von Kabalewski und Prokofjew, zur zeitgenössischen Musik gehörten oder zu einer im emphatischen Sinne modernen Musik, sei dahingestellt. Von vielen Hörern, auch von Professionellen, wurden sie als modernistische Zumutung empfunden, womöglich auch von Horowitz selber, der sich mit der perkussiven Musik von Prokofjew so wenig befreunden konnte wie mit der Musik von Béla Bartók. Wie schon früher suchte er nach exzessiven, virtuosen Kraftakten den Trost des Lyrischen und Zärtlichen. Gegenüber Thomas Frost, dem Produzenten seiner Aufnahmen nach dem Wechsel von RCA zu Columbia, sagte er: Das Wichtigste ist, eine wirklich deutliche Intention zu haben. Es gibt ein deutsches Wort, Auffassung, das mit Konzeption nur unzureichend übersetzt wird. Nichts ist wichtiger, als eine Auffassung zu haben. Es bedeutet, eine genaue Vorstellung vom Geist der Musik zu haben. Ich kann alles spielen, was ich fühle. Das, was ich nicht fühle, was ich nicht verstehe, kann ich nicht spielen. Sehen Sie, Klavier zu spielen setzt eine Verbindung von Kopf, Herz und technischen Mitteln voraus. Alles sollte in gleichem Maße entwickelt sein. Ohne Kopf ist man ein Fiasko, ohne die technischen Mittel ist man ein Amateur, ohne Herz ist man eine Maschine. Er hat schon seine Gefahren, dieser Beruf. Den Trost des Lyrischen und Zärtlichen fand er beispielsweise in Robert Schumanns Kinderszenen, die er dreimal aufgenommen hat. Nicht zu reden vom 7. Stück der Träumerei, die gleichsam zur Signatur wurde. Mit ihr hat er Dutzende und Dutzende Konzerte beendet. Die erste Aufnahme der Kinderszenen entstand im Mai 1950 für RCA, in der Sitzung, in der er auch den zweiten Teil von Liszts ungarische Rhapsodie Nummer 15 einspielte. Die zweite folgte 12 Jahre später, im Dezember 1962 für Columbia, die dritte 1987 für die Deutsche Grammophongesellschaft. Nach einem Satz von Bert Brecht ist das Volk nie tümlich. Die Kinderszenen sind nicht kindlich, sondern, wie Adalbert von Chamisso spürte, eines Erwachsenen Traum der eigenen Tage, die nun ferne sind. So wie es eine zweite Natur gibt, eine durch das Bewusstsein neu erschaffene Natur, sind Schumanns Kinderszenen eines Dichters Traum von der Unschuld der Kindheit. Diese Hoffnung auf eine unerfüllbare Sehnsucht klingt aus der Wiedergabe von Wladimir Horowitz. Sie hören die Aufnahme von 1962. Thank you. Thank you. Robert Schumann, Kinderszenen. Es war die zweite der drei von Wladimir Horowitz hinterlassenen Aufnahmen der 13 Charakterbilder. Sie ist im November und Dezember 1962 in 4 Sitzungen für Columbia entstanden. Zurück wieder in die zweite Hälfte der 40er Jahre. Für Horowitz war es eine Zeit hektischer Aktivität, über die er sagte, ich begann, mein Repertoire zu ändern, spielte moderne Werke und Transkriptionen. Ich vernachlässigte die klassische Literatur und sogar manches der romantischen Literatur. Ich spielte viele kleinere Stücke, ich erinnere mich kaum, welche es waren. Ich spielte, schnell lernend, einfach alles. Viele Transkriptionen, meine eigenen und die von Liszt. Jedes Jahr eine oder zwei neue Werke. Es erforderte eine fürchterliche Menge Arbeit. Auf der Suche nach neuen Werken erklärte er des Öfteren, dass er auf den Beitrag eines großen amerikanischen Komponisten hoffe und beklagte zugleich, dass die meisten nur wenig für das Klavier schrieben. Und das auch noch schlecht. Die perkussive Musik von Aaron Copland war nicht nach seinem Geschmack. Die Erwägung, sich mit George Antheil, dem Bad Boy of Music, zu beschäftigen, verlor rasch ihren Reiz. Umso mehr interessierte ihn die Musik von Samuel Barber, den er durch seinen Schwiegervater Arturo Toscanini kennengelernt hatte. Schon 1945 hatte er 3 Stücke aus dem Zyklus Excursions aufgeführt. Am 9. Dezember 1949 spielte er in Havanna die erste Aufführung der Sonate Opus 26, die von der League of Composers zum 25. Jubiläum dieser Vereinigung in Auftrag gegeben worden war. Nachdem er die ersten 3 Sätze gesehen hatte, erteilte er dem Komponisten den Rat, er möge »A very flashy last movement, but with content« einen sehr effektvollen letzten Satz, aber mit Gehalt hinzufügen. Und so schrieb er die Fuge, die das Beste in der Sonate ist. Überdies habe ich einige andere Veränderungen angeregt. Bevor Horowitz die S-Moll-Sonate am 23. Januar 1950 in New York spielte, erprobte er sie bei einem Konzert in Cleveland und einer Privataufführung in Schirmer's Music Store in Manhattan. Die Aufnahme ist nach intensiver Zusammenarbeit mit dem Komponisten am 15. Mai entstanden. Samuel Barber, Sonate in S-Moll, Opus 26. Es war die Aufnahme von Wladimir Horowitz, die dem Werk die Aufmerksamkeit jüngerer amerikanischer Pianisten sicherte und damit auch einen Platz im Klavierrepertoire. Das Leben des Zigeuners im grünen Wagen endete für ihn im Jahr 1944. Horowitz kaufte ein Haus in Manhattan East in der 94. Straße. Im zweiten Stock richtete er eine wunderbare Bibliothek mit Partituren, Musikbüchern und Aufnahmen ein. Auf seinem Steinway, geschenkt der Firma zur Hochzeit, standen die signierten Fotos von besonders geschätzten Musikerfreunden und Kollegen. Rachmaninow, Toscanini, Paderewski, Hoffmann und Milstein. Angeregt durch den Dirigenten Wladimir Goldschmann begann er, Gemälde französischer Impressionisten zu sammeln. Von Degas, Manet, Pissarro und Rouault, von Modigliani und Matisse. Über dem Sofa seines Salons hing jahrelang ein Bild von Pablo Picasso, das er für 23.000 Dollar kaufte. Der Kommentar seines Schwiegervaters Toscanini lautete, dass alle Künstler völlig verrückt seien. Als Horowitz den Picasso in den 60er Jahren verkaufte, erhielt er 750.000 Dollar. Im Titel des Bildes Acrobat au Repos mag man einmal mehr eine Chiffre ahnen oder einen Wunschtraum spüren. Der Akrobat in Ruhestellung, das war ein Wunschbild unerfüllter Träume. Mehr denn je glich das Leben des Pianisten einem Danse macabre. Horowitz steuerte in eine zweite Lebens- und Sinnkrise. Er zeigte sich irritabel, reizbar und leistete sich hysterische Wutausbrüche. 1949 trennte er sich für einige Jahre von seiner Frau Wanda. 4 Jahre wohnte er in Hotels. Der Analytiker Lawrence Kubi, der sich anheischig machte, die Homosexualität des Pianisten zu exorzieren, steigerte die innere Unruhe und Unsicherheit seines Patienten. Der Vorgang mag heute absurd anmuten, damals aber war der Homosexuelle stigmatisiert. Immerhin erkannte der von Wander mit äußerstem Misstrauen gesehene Psychiater, dass der in allen praktischen Belangen unselbstständige Pianist einen Betreuer brauchte, einen Vertrauten, einen Berater und Reisebegleiter. Er fand ihn in dem Rechtsanwalt Karl Erpf, der aufgrund eines Alkoholproblems seinen Job verloren hatte. Offenbar war es ein Heroismus der Schwäche, der beide von ihren Problemen ablenkte und stärker machte, wenn auch nicht stark. Horowitz war launisch und verwöhnt, fordernd und völlig unkontrollierbar, ob es nun um seine sexuellen Eskapaden ging oder seine Absagen. Ständig erschöpft und überreizt sagte er so viele Konzerte ab, dass der Pianist Oscar Levant, ein enger Freund mit ähnlich selbstzerstörerischen Neigungen, eine Anzeige vorschlug. Wladimir Horowitz und Oscar Levant stehen für eine begrenzte Zahl von Absagen zur Verfügung. Die Konzertveranstalter machten kein Hehl aus ihrem wachsenden Unmut über den unheiligen St. Wladimir, der nach dem Tod seiner Agentin Annie Friedberg im November 1952 einen neuen Manager brauchte. Schon 1951 hatte Karl Erpf bei dem Exilrussen David Libidins angefragt, ob er einen neuen Klienten brauchen könne. Die Antwort lautete: Nein, das kann ich nicht, ganz gleich, um wen es geht. Ich kann mich um keinen kümmern, selbst wenn es Wladimir Horowitz wäre. Nun gut, vielleicht, wenn es Horowitz sein sollte. Da es wirklich Horowitz war, trafen die beiden einige Zeit später zu einem Gespräch zusammen und fanden heraus, dass Gegensätze, hier geschäftlicher Pragmatismus und Chuzpe, dort Empfindlichkeit und exzentrische Launen sich anzogen. Nach dem Tod von Ignaz Jan Paderewski, Josef Hoffmann und Rachmaninow konnte Horowitz als Primus der Pianisten fortan seinen Ruhm vergolden. Zwischen 1942 und 1953 stieg seine Gage von 2.750 Dollar auf 8.500 Dollar für die Konzerte in der Carnegie Hall an. In der Saison 1952-53 erbrachten 4 Konzerte und 34 Recitals etwa 170.000 Dollar. Hinzu kamen 40.000 Dollar, die von seiner Firma RCA garantiert wurden. Doch schlug er 100.000 Dollar, die ihm für einen Film-Soundtrack angeboten wurden, mit dem Argument aus: Ich möchte bezahlt, aber ich will nicht gekauft werden. Am 25. Februar 1953 spielte der damals wegen seiner Programme oft kritisierte 2 Werke, die neu in seinem Repertoire waren. Franz Schuberts posthume Sonate in B-Dur, im Deutschverzeichnis die Nummer 960, und Alexander Skrjabins einsätzige Sonate Nummer 9, Opus 68. Nach der Einschätzung Harold C. Skornbergs wollte er beweisen, dass der von ihm herzlich bewunderte Rudolf Serkin keinen exklusiven Anspruch auf die Schubert-Sonate besaß. Die Kritiken waren gleichermaßen vernichtend und anmaßend mit dem Ratschlag, Horowitz möge an einem Morgen erwachen, an dem er alle Abstufungen seines Verstärkersystems zu reduzieren in der Lage sei. Schoenberg hat die Interpretation als poetisch und fantasievoll verteidigt. Er schreibt, Horowitz spielt die Musik sehr viel nüchterner als alle anderen. Er wahrt eine durchgehende Kantabilität. Sein Spiel ist lyrisch fließend und architektonisch klar gegliedert. Es ist reich an überraschenden Ideen. Er setzt andere Akzente als Pollini oder Brendel. Sie sind unendlich viel erregender. Anders als etwa Swjatoslaw Richter, der die Musik nach 8 Takten bei der Bass-Triller-Figur zum Stillstand kommen lässt und sich, die Exposition wiederholend und die epischen Längen auskostend, auf die Suche nach der verlorenen Zeit begibt, spielt Horowitz im Kopfsatz lyrisch fließend und ohne angestrengt expressive Vertiefungen. Die klanglichen Abtönungen des zweiten Satzes, insbesondere im Trio-Teil, gelingen betörend. Das Scherzo spielt er, wie gefordert, con delicatezza, und im Finalsatz trifft er genau den Ton verzweifelter Munterkeit. Die heftigen Kritiken seiner Interpretation von Franz Schuberts Klaviersonate in B-Dur empfand Horowitz ohnehin in einem Zustand nervöser Überreizung als unerträglich. Zum zweiten Mal in seiner Laufbahn war er, physisch wie psychisch, an einem Tiefpunkt angelangt. Und wieder zog er sich zurück, für 12 Jahre. Sie hören zum Abschluss die Sonate in B-Dur, Deutsch 960 von Franz Schubert. Ein Mitschnitt aus der Carnegie Hall vom 25. Februar 1953. Thank you. Thank you.